Kultur. Thank you. Musik aus dem Soundtrack zu Die glorreichen Sieben von Elmar Bernstein. 6:30 ist es gleich. NDR Kultur, der Morgen. Ein kurzer Blick auf die Nachrichten. Verteidigungsminister Pistorius hat sich erschüttert über die Vorwürfe gegen Fallschirmjäger gezeigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 19 Bundeswehrsoldaten aus Zweibrücken wegen Rechtsextremismus, sexuellen Fehlverhaltens und Drogenmissbrauchs in rund 200 Fällen. In seiner Neujahrsansprache ruft Bundeskanzler Friedrich Merz die Deutschen zu mehr Zuversicht auf. Deutschland habe es selbst in der Hand, die Herausforderungen zu bewältigen, so der CDU-Politiker. Gleichzeitig stimmt er die Deutschen fürs neue Jahr auf Reformen bei Altersvorsorge und Krankenversicherung ein. Und das Silvesterwetter bei uns, der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor Glätte im Norden. Zum Jahreswechsel bleibt es unbeständig mit Regen- und Schneeschauern sowie Sturm an den Küsten. Teilweise auch mit Sprühregen, nur selten Auflockerungen. Zwischen 2 Grad im Harz und bis zu 8 Grad auf Ostfriesland bleibt es eher ungemütlich. Ich bin Friederike Westerhaus, guten Morgen. Musik von Hans Gahl haben wir da gehört, das Rondo aus einer Serenade für Streichorchester mit der Sinfonietta Riga hier auf NDR Kultur. 2025 geht heute zu Ende und damit endet heute gewissermaßen auch die Ära des Musikfernsehens. MTV schaltet alle linearen Musiksender in Europa ab. Es bleibt nur noch der Hauptsender MTV mit Unterhaltungs- und Reality-Shows. In den 80ern, da war MTV ganz weit vorne, hat Musikvideos erst so richtig populär gemacht und sozusagen sagen, die goldene Zeit des Musikfernsehens hat auch Tobi Schlegel miterlebt als Moderator beim Musiksender Viva. Da hat er mit 18 angefangen, Mitte der 90er war das. Für ihn waren die Musiksender so eine Art Lagerfeuer für eine ganze Generation und eine große Chance für NachwuchsmusikerInnen. Damals standen die neuen Bands, also auch Indie-Bands, gleichwertig plötzlich im Musikkanal wie große Künstler wie Madonna oder Dire Straits. Das heißt, man hat vielleicht auf den großen Künstler gewartet, aber davor wurde dann eine junge Hamburger Hip-Hop-Band vorgestellt. Und die hat man dann auch plötzlich kennengelernt als Zuschauer und entdecken können. Und dieses Entdecken von neuer Musik ist unglaublich schwierig geworden. Der deutsche Musiksender Viva, der ist ja schon 2018 abgeschaltet worden. Heute folgen jetzt die Musiksender von MTV und ein ausführliches Gespräch mit Tobi Schlegel zum Abschied vom Musikfernsehen hören Sie bei uns heute um 7:45. Giuliano Sommerhalder jetzt und die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin mit einem Trompetenkonzert von Amilcare Ponchielli. Thank you. Musik im Walzertakt aus Ballroom Ghosts von Jim Copperthwaite mit dem Budapest Film Orchestra hier am Morgen auf NDR Kultur. 6.45 Uhr ist es. Er hat den Big Band Sound in Deutschland entscheidend geprägt als Posaunist, als Arrangeur und Bandleader Peter Herbolzheimer. Heute wäre er 90 Jahre alt geworden. Er hat mit seiner Formation Rhythm Combination and Brass auch den internationalen Jazz bei uns populär gemacht, hat Generationen von Musikerinnen und Musikern zusammengebracht. Michael Kuhlmann über einen der wichtigsten Architekten des deutschen Jazz. Alles begann mit einem Nomadenleben. Als Peter Herbolzheimer mit 16 Jahren aus Rumänien in die Bundesrepublik kam, da wollte er nur noch eines, gleich wieder weg. Ich habe Deutschland damals erlebt, Grau in Grau, und ich hatte mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich bin nach USA als Austauschschüler gekommen. In die Autostadt Detroit. Und niemand ahnte, dass aus dem Halbwüchsigen, der bei General Motors eine handwerkliche Lehre machte, einmal einer der besten Big Band-Arrangeure Europas werden sollte. Herbolzheimer arbeitete nebenbei als Gitarrenlehrer. Er erlebte die Musikkultur der neuen Welt. Jazz, Klassik und Unterhaltungsmusik. Amerika hat mir sehr gut gefallen, aber ich war zu sehr Europäer. Und so kehrte er Mitte der 50er Jahre wieder zurück. Er studierte Gitarre in Nürnberg, stieg aber 1959 auf die Posaune um. Damals gab es nur wenige Posaunisten. Und so hatte Herbolzheimer die ganzen 60er Jahre hindurch genug zu tun, besonders in den Clubs der amerikanischen Armee. Ich habe großartige Zeiten in diesen Clubs erlebt. Das war in Deutschland der Ort, wo man wirklich musizieren konnte, wo man auch gut musizieren konnte. Und sie kamen hierher, wurden gefeiert und haben auch richtig Geld verdient. 1969 dann setzte Herbolzheimer die entscheidende Idee um. Mitten in der Phase, in der der Jazz eine Liaison mit dem Rock einging, gründete er eine Jazz-Rock-Big-Band, die Rhythm Combination and Brass. Galt als beste europäische Big Band der 70er Jahre. Da flog Herbolzheimer ein weiterer Auftrag nur so zu. Mit Kollegen arrangierte er die Musik für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von München 1972. Klänge, die die ganze Welt begeisterten. In den 80er Jahren orientierte sich Herbold Sommer mehr in Richtung Jazz. Er driftete aber nicht in esoterische Winkel ab. Denn seine Band war immer wieder in Film und Fernsehen präsent. In der Talkshow Bios Bahnhof, mit einer eigenen Show im SWF-Fernsehen und als musikalischer Macher beim Satirefilm Stonk. Und Herbold Sommer selbst hielt den Kontakt zur jungen Generation. 20 Jahre lang leitete er das Bundesjugend-Jazz-Orchester, kurz Bujazzo. Also ich habe vor allen Dingen da gelernt, so eine gewisse Professionalität, sagt der Posaunist Nils Wogram, der einst im Bujazzo spielte. Ich habe zum Beispiel vorher nicht besonders gut Noten gelesen und überhaupt, man lernt halt unheimlich viel über das Spiel in Big Bands und Phrasierung und ja, Zusammenspiel. Also es ist ein gutes Sprungbrett und eine gute Schule, um irgendwie professionell zu arbeiten. Und so sind viele Musiker, die heute zur ersten Liga des jungen deutschen Jazz gehören, irgendwann einmal durch diese Schule gegangen. Peter Herbolzheimer achtete darauf, dass es dort nicht nur um technische Qualitäten ging. Also für mich ist mit zunehmendem Alter immer sehr wichtig, was die Musik aussagt, was man vielleicht ausdrücken kann mit der Musik hinter der Musik. Es hat immer mehr Bedeutung, dass man Sachen interpretieren kann, nicht einfach aufführen. Mit seiner originellen Mischung aus Jazz, Rock und lateinamerikanischer Musik hat Herbold Sommer die Orchesterszene spürbar bereichert. Michael Kuhlmann über Peter Herbolzheimer, der wäre heute 90 Jahre alt geworden. Today with age, my body is bent, and against my will I must relent. But in my heart, where love still beats, I'm always thinking of you. Now I'm a prisoner in this jail, can find two younger faces. My memories are not with them, but off in distant places. Looking back, that's all I do. Looking back, that's all I do. Looking back, that's all I ever do. The things we had, the love we shared, perhaps like any other. But even now, how sweet it is to think I wonder if you think of me, watching evening summers, perhaps somewhere beyond the dark, love can be recovered. Looking back, that's all I do. Looking back, that's all I do. Looking back, that's all I ever do. Einen Rausschmeißer zum Schluss hat Antonín Dvořák in seiner Streicherserenade komponiert. Das Finale mit dem Saitor Kienen Orchestra. Unsere Nachrichten hier auf NDR Kultur bringt uns jetzt Georg Friedrich Händel. NDR Kultur. Nachrichten. Um 7 Uhr mit Felix Sprung. Die Bundesregierung plant laut Kanzler Merz im neuen Jahr grundlegende Reformen. In seiner Neujahrsansprache ruft Merz unter anderem dazu auf, den demokratischen Prozessen zu vertrauen, anstatt auf Angstmacher und Schwarzmaler zu hören. Aus Berlin Uwe Berndt. Das Jahr 2026 könne ein Moment des Aufbruchs werden, ein entscheidendes Jahr für uns und in Europa. Damit die Wirtschaft wieder Tritt fasst, seien die Unternehmen bereits bei den Energiepreisen und auch bei der Bürokratie entlastet worden. Wer nun sage, das reicht nicht, das ist zu wenig, man spürt es noch nicht, dem antwortet der Kanzler in seiner Rede, Sie haben recht. Doch die Bundesregierung habe mit ihrer Arbeit begonnen und Deutschland werde den Ertrag der Reformen ernten, auch wenn es eine gewisse Zeit benötigt. Die Neujahrsansprache von Kanzler Merz wird um 7:50 im Ersten ausgestrahlt. In der ganzen Welt bereiten sich die Menschen auf den Jahreswechsel vor. In einigen Regionen beginnt das neue Jahr 2026 bereits am Vormittag unserer Zeit. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Behrendt. Wenn es bei uns 11 Uhr ist, knallen schon die Korken in pazifischen Inselstaaten wie Kiribati und Samoa. Kurz darauf folgt um 12 Uhr unserer Zeit Australien. Erst morgen Vormittag feiern als letztes unter anderem die Menschen auf Hawaii. In Deutschland findet die wohl größte Silvesterparty mit rund 25.000 Menschen wieder vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt. Die Feier wird aber nicht mehr vom Fernsehen übertragen. Die Silvester-TV-Show kommt in diesem Jahr aus der Hamburger Hafen-City. Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen angegriffen. In der Stadt Odessa wurden demnach Wohngebäude und Infrastruktur getroffen. 4 Menschen seien verletzt worden. Die Ukraine wiederum griff Medienberichten zufolge russische Ölanlagen in der Schwarzmeerregion an. Zuvor hatte es auch einen Drohnenangriff auf das Umland der russischen Hauptstadt Moskau gegeben. Nach einem Feuer in einem Umspannwerk waren dort mehr als 100.000 Menschen ohne Strom. Der Deutsche Richterbund beklagt einen akuten Personalmangel an deutschen Gerichten. Dadurch habe die Zahl der unerledigten Justizfälle einen neuen Höchststand erreicht, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Rebehn. Immer öfter müssten Ermittlungen vorzeitig eingestellt werden, weil das Personal für eine lückenlose Strafverfolgung fehle. Aktuell endet laut Rebehn nur noch jedes 16. Strafverfahren mit einer Anklage bei Gericht. Die Arbeit werde immer aufwendiger durch detailliertere Strafgesetze und mehr digitales Beweismaterial, das ausgewertet werden müsse. Laut dem Richterbund muss im Schnitt jede Woche ein dringend Tatverdächtiger aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil Gerichtsverfahren sich zu lange hinziehen. In Peru hat sich nahe der berühmten Inka-Stadt Machu Picchu ein schweres Zugunglück ereignet. Nach Angaben der Behörden wurden ein Mensch getötet und mindestens 30 verletzt, als 2 Personenzüge auf einer eingleisigen Strecke zusammenstießen. Aus Rio de Janeiro, Oliver Neuroth. Bilder von der Unglücksstelle zeigen 2 völlig zerbeulte und verformte Loks mit zerbrochenen Fenstern. Die Züge waren frontal zusammengeprallt. Einer der Lokführer wurde dabei getötet. Unter den verletzten Passagieren sind nach Behördenangaben viele Touristen. Die meisten seien schwer verletzt. Die Rettungsaktion gestaltete sich schwierig, da die Unglücksstelle nicht per Straße erreichbar ist. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher unklar. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Cusco und der Station, über die Reisende Machu Picchu erreichen können, bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Machu Picchu gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Südamerikas mit rund 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr. Nach dem spektakulären Millionenraub in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen sucht die Polizei mit Hochdruck nach den Tätern. Sie veröffentlichte unter anderem Videoaufnahmen, die die Flucht mehrerer Männer in einem schwarzen Audi mit gestohlenem Kennzeichen zeigen. Die Einbrecher waren von einem Parkhaus aus mit einem Spezialbohrer in den Tresorraum eingedrungen. Laut der Sparkasse wurden fast alle der mehr als 3.200 Kundenschließfächer aufgebrochen. Die Beute wird gemäß der Versicherungssumme auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute an Silvester viele Wolken, zeitweise Schauer, teils mit Schnee und Glättegefahr, im Oberharz Neuschnee, Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Morgen an Neujahr oft wolkig, ab und zu Regen oder Schneeregen, teils glatt, auf den Inseln schwere oder orkanartige Böen möglich, höchstens 1 bis 6 Grad. Am Freitag viele Wolken, wenig Sonne, dazu Schauer 1 bis 5 Grad. Am Sonnabend wolkig, kaum Sonne, teils Regen und Schneeregen, minus 1 bis plus 3 Grad. Es ist 7.05 Uhr. NDR Kultur. Silvester. Mit Friederike Westerhaus. Noch knapp 17 Stunden bis zum Countdown, dann sagen wir Tschüss 2025, Hallo 2026. Und für viele Menschen gehört eine Musik ganz klar dazu, zu Silvester und Neujahr, Musik von der Familie Strauß. 2025, das war auch das große Jubiläumsjahr. Vor 200 Jahren wurde Walzerkönig Johann Strauß Sohn geboren. Und auch jetzt zum Jahreswechsel knallen zu seiner Musik nochmal die Sektkorken. Wir stimmen uns gleich nochmal darauf ein, starten jetzt mit Volldampf in den letzten Tag des Jahres. Der Kopenhagener Eisenbahner Dampfgalopp. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Beifall für die Wiener Philharmoniker unter Maris Jansons. Das war der Kopenhagener Eisenbahn-Dampfgalopp von Hans-Christian Lumbü, aufgenommen im Neujahrskonzert in Wien 2012. Das Neujahrskonzert am 1. Januar 2026, das hören Sie auch hier bei uns auf NDR Kultur, live um 11 Uhr. Und mit Musik startet auch das NDR Elbphilharmonieorchester ins neue Jahr. 200 Jahre Johann Strauss, das große Jubiläum, das setzt das Motto für die Silvester- und Neujahrskonzerte in Hamburg in der Elbphilharmonie. Ein buntes Programm mit Liedern und Arien aus Operetten von Johann Strauss, Franz Leha, Robert Stolz, mit der Sopranistin Katharina Conradi und mit dem Dirigenten Manfred Honeck. Ich denke, dass man einfach in dieser Musik vielleicht auch den Übergang des 19. auf das 20. Jahrhundert spürt. Man spürt ein bisschen Melancholie auch in der Musik. Dieses sprunghafte Übergehen von einer traurigen Stimmung in einen fröhlichen Tanz oder eine fröhliche Atmosphäre, das ist hier in diesem Programm fast bei allen Werken immer ganz deutlich zu spüren. Also es ist Wiener Musik durch und durch mit viel, viel Facetten, Traurigkeit, Melancholie, Fröhlichkeit und Spritzigkeit. Also es ist alles da, was man sich eigentlich für diese Art von Musik wünschen kann. Der Dirigent Manfred Honeck, er steht am Pult in den Silvester- und Neujahrskonzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Wir übertragen live aus der Elbphilharmonie heute das Silvesterkonzert um 19 Uhr hier auf NDR Kultur, auch im Video-Livestream auf ndr.de/kultur. Und hier ist schon mal ein Eindruck, die Ouvertüre zur Operette Leichte Kavallerie von Franz von Suppé, Manfred Honeck und das NDR Elbphilharmonie Orchester. Thank you. Nochmal waren das die Wiener Philharmoniker mit der Polka. Es gibt nur eine Kaiserstadt, es gibt nur a Wien von Johann Strauss, Sohn dem Walzerkönig, dessen 200. Geburtstag hat die Musikwelt in diesem Jahr gefeiert. Ganz vorne dabei war Wien. Es gab Konzerte, Operetten, Ausstellungen, Installationen, auch ein paar schräge Experimente. Eins davon wird Wien auch im kommenden Jahr erhalten bleiben. Ein Strauss Escape Room im Wiener Museumsquartier. Die Besucher lassen sich da in Räume einsperren, müssen Rätsel zu Johann Strauss lösen. Gerade junge Menschen soll das begeistern für Johann Strauss. Aber klappt das? Haben wir uns gefragt und unseren ARD-Korrespondenten in Wien, Oliver Schosch, in den Escape Room geschickt. Also herzlich willkommen bei Timepass das erste Mal. Habt ihr schon mal einen Escape Room gemacht? Melissa Mahoschewitsch von Timebusters Escape Rooms im Wiener Museumsquartier begrüßt die Gäste. Vier verschiedene Escape Rooms gibt es hier, idealerweise für Teams von 2 bis 6 Mitspielern. Das Prinzip ist immer das gleiche. Man wird eingesperrt und läuft durch geheimnisvolle Räume voller Gegenstände und Rätsel. Und nur wenn man diese löst, kommt man weiter. Einer der Escape Rooms ist der zum Wiener Walzerkönig Johann Strauss. Er heißt Schatten des Zweifels, im Kopf des Genies. Ich werde euch jetzt in das Innenleben von Johann Strauss schicken, in seinen Verstand. Der hat nämlich ganz tolle Walzer komponiert, aber dabei wie alle Menschen auch mit Selbstzweifel zu kämpfen gehabt. Und deshalb geht es ihr jetzt in seinen Verstand, damit ihr ihm helft, seinen Donauwalzer zu vervollständigen. Ja, dann helfen wir ihm mal, den Donauwalzer zu komponieren. Und dabei habe ich eine ganz besondere Begleitung, die Wiener bildende Künstlerin Deborah Sengel. Dann kommt dieser Schlüssel raus, der uns diese Türe öffnet. Ah, okay, sonst kommt man gar nicht erst rein. Ja, ich gebe zu, mit ihr an meiner Seite habe ich es deutlich leichter als der normale Escape Room Knobler. Denn Deborah Sengel hat den Strauss Escape Room gestaltet. Und im ersten Raum ist eine ganz besondere Skulptur. Sie stellt Johann Strauss selbst dar. Hinter einer Glaswand an einem Schreibtisch sitzt eine Menschenskulptur mit einem Hundekopf, ein schwarzer Schnauzer. Es ist ein echter Hundekopf, von einem Tierpräparator hergestellt, erzählt Deborah Sengel. Dann beginnt der Johann Strauss mit Hundekopf zu sprechen. Versager, du kannst es nicht. Du bist nicht genug. Jede Melodie klingt gleich, keine Idee ist gut. Ein Hund. Das ist meine künstlerische Interpretation von Johann Strauss, natürlich stellvertretend für jeden von uns, der sich hier in der Unendlichkeit widerspiegelt, gefangen quasi auch in seiner eigenen Endlosspirale, in dieser Walzerspirale, aus dem wir ihn ja eben jetzt gerade befreien wollen. Um in den nächsten Raum zu kommen, müssen wir 2 Rätsel lösen, zu denen ich nicht zu viel sagen will, falls jemand noch nach Wien fährt und es selber ausprobieren will. Es geht um Gegenstände, die bei Johann Strauss auf dem Tisch stehen. Es geht um Symbole und Zahlen. Wir müssen bei einem großen Kalender auf Tasten drücken und eine Wählscheibe betätigen. Und dann betreten wir Raum Nummer 2. Es ertönt der Walzer mit dem Titel Erster Gedanke. Der Vater beobachtet mich. Meinen ersten Walzer komponierte ich mit 6 Jahren. Ein Bild hinter einem erleuchteten Glasfenster zeigt Strauss als Geiger mit Hundekopf. Wir müssen ein Rätsel lösen und die richtige Kombination der Knöpfe drücken. Und dann leuchtet ein neues Fenster auf mit der nächsten Lebensstation von Strauss. Es fängt mit der Kindheit an, dann stirbt der Vater, dann gibt es natürlich Strauss und die Frauen, dann die Zeit, wo man Strauss durchaus auch nachgesagt hat, dass er ein Burnout hatte und seine Brüder und die Ärzte ihm geholfen haben. Und so gehen wir Lebensstation für Lebensstation durch. Beim großen Finale im letzten Raum ertönt der Donauwalzer. Auf dem Boden liegen Teppiche, auf denen Tanzschritte aufgezeichnet sind. Man muss Walzer tanzen und sieht dann, wenn man sich dreht, die Hinweise für das letzte Rätsel. Es wird ein Wort gesucht. Wir haben es geschafft. Johann Strauss hat durch uns seinen Donauwalzer zu Ende komponiert und das rechtzeitig vor Mitternacht an Silvester, wo der Walzer traditionell in der Wiener Innenstadt auf den Straßen erklingt. Er kann also auch Walzer tanzen. Unser Korrespondent Oliver Schosch hat berichtet über den Escape Room im Schatten des Zweifels, im Kopf des Genies, über Johann Strauss in Wien. Das Kavakos war das mit dem Finale aus dem E-Moll-Konzert von Felix Mendelssohn Bartholdy, begleitet von der Camerata Salzburg. NDR Kultur, der Morgen. Ein Blick auf die Nachrichten. Bevor heute Nacht die Raketen steigen, bereiten sich Polizei und Feuerwehr auf lange Einsätze vor. Allein in Berlin sind fast 6000 Polizisten und Feuerwehrleute unterwegs. Auch im Norden wird aufgestockt. Der Chef des Energiekonzerns E.ON will die staatliche Solarförderung streichen. Seine Begründung, Photovoltaik rechne sich längst von selbst und Mieter zahlten die Zeche, während allein Hausbesitzer von Solardächern profitieren würden. Nach dem Millionencoup in Gelsenkirchen fahndet die Polizei jetzt auch in Hannover. Die Bankräuber hatten sich mit einem Spezialbohrer Zugang zum Tresor einer Sparkasse verschafft, sind mit rund 30 Millionen Euro verschwunden. Und noch ein Tipp für die Silvesterfeier heute Abend. Packen Sie sich warm ein. Es gibt viele Wolken, zeitweise Schauer, im Oberharz sogar Neuschnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad. Also Jacke nicht vergessen beim Anstoßen um Mitternacht. Jede Britin, jeder Brite kann mitsingen beim Marsch Nummer 1 aus Pomp and Circumstance von Edward Elgar. Das London Philharmonic Orchestra war das unter Georg Scholti. Der Silvestermorgen auf NDR Kultur, 7.37 Uhr. So ging es 1981 los. MTV hat mit Video Killed the Radio Star den Sendebetrieb aufgenommen. Und das Musikvideo ist für die nächsten Jahrzehnte das Format der Musikindustrie geworden. Jetzt schaltet MTV seine linearen Musiksender in Europa ab, setzt im verbleibenden Hauptsender voll auf Unterhaltung und Reality-Shows. Das Musikvideo, das wurde spätestens seit den 10er-Jahren aber sowieso auf YouTube geguckt, milliardenfach. Aber dann zeitgleich zum Erfolg von Social-Media-Plattformen wie Instagram, wie TikTok, stagniert der Hype. Bis heute ist jedes der 50 meistgeklickten Musikvideos auf YouTube in den 10er Jahren hochgeladen worden. Wie geht's also dem Musikvideo heute? Joschka Brinks berichtet. Mit The Fate of Ophelia kommt Taylor Swift nach 3 Monaten auf nur knapp 200 Millionen Views für ihr Musikvideo. Allein auf Spotify wurde der Song fast 4-mal so häufig abgespielt. Wird das Visuelle also immer unwichtiger in der Musikindustrie? Im Gegenteil, sagt Dennis Schischke. Mit seiner Produktionsfirma hat der Hannoveraner schon viele Musikvideos gedreht, unter anderem für Crow. Vor 20 Jahren wurde ein Musikvideo produziert, welches dann wochenlang auf MTV lief. Heutzutage werden 100 Reels produziert, in denen zum Beispiel der Refrain eines Songs an verschiedenen Orten performt wird. Viel wird auch von Bands selbst produziert. Diese Videos landen heute auf Instagram und TikTok statt bei MTV. Gerade Newcomer erreichen in den sozialen Netzwerken neues Publikum. Und das hat eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als früher, sagt Musikvideoregisseurin Stephanie von Beauvais im Deutschlandfunk. Man hat irgendwie in so einem Bogen von 3 bis 4 Minuten gedacht. Und das ist natürlich auch durch diese kurzlebigen Formate in den sozialen Medien, ist da so dieser größere Narrationsbogen nicht mehr so wichtig. Das klassische Musikvideo wird manchmal zum Materialspender. Schon beim Dreh auf Zweitverwertung ausgelegt. Wie beim Video Taylor Swift von A$AP Rocky. Hier folgen scheinbar zusammenhanglos 10-sekündige spektakuläre Szenen aufeinander. Und dann nimmt man da Teile raus und sendet die halt in Kurzparts oder postet die halt in Kurzteilen, in so kleinen Bits and Pieces. Auf YouTube gibt es gleichzeitig trotzdem zu nahezu jedem Popsong, ob Single oder B-Seite, offizielle Bewegtbilder. Die heißen dann oft Lyric-Videos oder Visualizer. Und sind viel weniger aufwendig zu produzieren. Sie zeigen nur einen bewegten Hintergrund, kleine Animationen oder Textzeilen. Für den Videografen Niklas Wittig aus Hannover entstehen aber immer noch spannende neue Formen. Was ich zum Beispiel immer sehr interessant finde, ist, wenn es so zusammenhängende Stories über verschiedene Singles und Veröffentlichungen hinweg gibt oder sogar, wie zuletzt bei der Band Turnstile, so ein Visual-Album gibt. Also einfach nochmal das Album, was es hörbar gibt, auch nochmal visuell komplett durchgestylt zu sehen gibt. Das klassische Musikvideo als Ausdrucksform bleibt bestehen, auch wenn keine Milliarden Klickmarken damit erreicht werden. Weil, so Niklas Wittig, die Kunst und der Song größer ist als die eigentliche Veröffentlichung, die man hören kann. Künstlerinnen sind eben mehr als einfach nur Lieferanten von Content. Es wird immer die geben, die mehr wollen als einfach nur ihre Musik an jeden irgendwie bringen zu wollen, sondern die wollen einfach was Größeres sein. Musikvideos bleiben also. Genau wie die Frage, wo diese Videos in Zukunft geschaut werden. Wechseln Sie gerade nur ein weiteres Mal die Plattform? Schon länger konnten KünstlerInnen bei Spotify kleine Videoloops zu ihren Songs hochladen. Seit Anfang des Jahres hat der Streamingdienst jetzt auch eine Musikvideofunktion. Musikvideos vom Fernseher aufs Handy-Display. Joschka Brinks über die aktuelle Situation rund um Musikvideos und das Aus von den linearen Musiksendern von MTV. Das ist auch gleich in der 8 Uhr Stunde nochmal Thema hier bei uns auf NDR Kultur im Gespräch mit dem Moderator Tobi Schlegel. Bilder im Kopf, die entstehen bei dieser Musik hier. James Bond. Echte Tastenvirtuosin. Yuja Wang war das mit den Variationen über ein Thema aus Carmen von Georges Bizet. Wladimir Horowitz hat das geschrieben. Gleich ist es 10 vor 8. NDR Kultur. Morgenandacht. Sie hören einen Beitrag der Evangelischen Kirche von Christina Kühnbaum-Schmidt. Sie ist Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Jahresrückblicke überall. In der Zeitung, im Fernsehen, in den sozialen Medien. Die wichtigsten Momente des vergangenen Jahres, mal weltpolitisch bedeutend und mal ganz persönlich. Was waren die schönsten Höhepunkte? Welche Krisen mussten gemeistert werden? An welche Menschen erinnern wir uns und welche vermissen wir? Auch zu den Gottesdiensten heute Abend gehört es oft dazu, zurück und nach vorn zu gucken. Das Vergangene abzugeben, es in Gottes Hand zu legen und sich für Neues zu öffnen. Wobei das Neue dann oft gleich mit guten Vorsätzen verbunden ist, also mit dem, was man im neuen Jahr alles anders machen möchte. Auch ich erwische mich dabei, dass ich dann überlege, was ich anders machen sollte oder anders machen möchte. Und im neuen Jahr ertappe ich mich dann oft dabei, dass die guten Vorsätze wohl doch zu unrealistisch waren. Deshalb sehe ich lieber auf das, was schon ganz gut gelingt, und auf die Möglichkeiten, die ich habe. Zum Beispiel die Möglichkeit, geduldiger zu werden. Mit anderen wie mit mir selbst. Oder die Möglichkeit, klar und realistisch auf das Leben zu sehen, anstatt mich bange machen zu lassen. Wenn Menschen gezielt Ängste schüren und populistische Gemeinplätze verbreiten. Sonst merke ich vor lauter Pessimismus gar nicht, was im neuen Jahr neu, anders und vielleicht auch besser wird. Worte aus der Bibel, speziell für das Jahr 2026 ausgesucht, begleiten mich dabei. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Alles neu, das klingt nach einer wirklich grundlegenden Veränderung. Und genau so ist es auch gemeint. In einer unsicheren Zeit, in der viele Angst vor der Zukunft haben, erinnern die Worte der Bibel daran, Gott hört nicht auf, an einer Veränderung dieser Welt zu arbeiten, damit aus Unfrieden Friede wird, überall auf der Welt, damit Zerbrochenes heil werden kann. Darauf zu hoffen und daran mitzuwirken, dazu fordern mich diese Bibelworte auf. Sie machen mir Mut und sie erinnern mich, aus harten können weiche Herzen werden. Denn Gottes Geist der Liebe und der Barmherzigkeit hat mehr Möglichkeiten, als ich mir vorstellen kann. Dieser Geist wird auch im kommenden Jahr neue Möglichkeiten schenken, für jeden und jede von uns. Mit dieser Hoffnung stimme ich getrost ein in die Liedzeilen von Jochen Klepper. Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Die Morgenandacht auf NDR Kultur, heute von Christina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.